Das Volk aber beklagte sich laut gegen Jahwe, dass es ihm schlecht gehe. Als Jahwe dies vernahm, wurde er zornig. Da loderte das von Jahwe gesandte Feuer unter ihnen empor und verzehrte einen Teil des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose um Hilfe, Mose aber betete zu Jahwe, da begann das Feuer zu erlöschen. Daher heißt jene Örtlichkeit Tabera, weil das Feuer Jahwes unter ihnen emporloderte. Das Hergel auf inne Gesindel aber, das sich unter ihnen befand, bekam Gelüste, da begannen auch die Israeliten wiederum zu jammern und sprachen, wer gibt uns nun Fleisch zu essen? Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, der Gurken, der Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs. Jetzt aber verschmachten wir, denn es ist gar nichts da, wir bekommen nicht zu sehen, als das Manna. Das Manna aber war wie Korianderkörner und sah aus wie Bolachharz. Die Leute streiften umher, lasen es auf und malten es in der Handmühle oder zerstießen es im Mörser. Dann kochten sie es im Topf und bereiteten daraus Fladen, es schmeckte aber wie Ölkuchen. Und wenn des Nachts Tau auf das Lager fiel, so fiel auch das Manna darauf. Als nun Mose das Volk familienweise, einen jeden vor der Türe seines Zeltes jammern hörte, entbrannte der Zorn Jahwes heftig, und es missfiel Mose sehr. Da sprach Mose zu Jahwe, warum jässest du es deinem Sklaven so übel ergehen, und warum gelte ich dir nichts mehr, dass du mir die Last der Leitung dieses ganzen Volks auferlegst? Habe etwa ich dieses ganze Volk empfangen oder ich es geboren, dass du mir nun befiehlst, trage es an deinem Busen, wie die Wärterin den Säugling, in das Land, das du seinen Vorfahren zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volke zu geben? Sie jammern mir vor und rufen, schaffe uns Fleisch zu essen. Ich kann die Last, die mir mit diesem ganzen Volk aufliegt, nicht allein tragen, sie ist zu schwer für mich. Wenn du mir das antun willst, so töte mich lieber gleich ganz, wenn ich dir etwas gelte, damit ich mein Elend nicht mehr anzusehen brauche. Da befahl Jahwe Mose, rufe mir 70 Männer aus den Vornehmen der Israeliten zusammen, von denen du weißt, dass sie die Vornehmsten unter dem Volk und Aufseher über dasselbe sind, die bringe mit dir zum Offenbarungszelte, damit sie sich dort neben dir aufstellen. Dann will ich hinabfahren, um da selbst mit dir zu reden, und will etwas von dem Geiste, der auf dir ruht, hinwegnehmen und über sie kommen lassen, damit sie dir die Last der Leitung dieses Volks tragen helfen, und du sie nicht allein zu tragen brauchst. Zum Volk aber sollst du sprechen, sorg dafür, dass ihr morgen rein seid, so sollt ihr Fleisch zu essen bekommen, denn ihr habt laut vor Jahwe gejammert und gesagt, wer gibt uns nun Fleisch zu essen? Wir hatten es ja in Ägypten besser. So wird euch nun Jahwe Fleisch schaffen, das ihr zu essen haben sollt. Nicht bloß einen Ober 2 oder 5 oder 10 oder 20 Tage sollt ihr es zu essen haben, sondern einen ganzen Monat lang, bis ihr es nicht mehr erriechen könnt und es euch zum Ekel wird, denn ihr habt Jahwe, der unter euch weilt, gering geachtet und ihm vorgejammert und gesagt, wozu sind wir doch aus Ägypten ausgezogen? Da entgegnete Mose, 600.000 Mann zu Fuß zählt das Volk, unter welchem ich weile, und du verheißest, Fleisch will ich ihnen schaffen, dass sie einen ganzen Monat lang zu essen haben? Können so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, bis es für sie zulangt, oder sollen alle Fische des Meers für sie zusammengebracht werden, bis es für sie zulangt? Jahwe aber sprach zu Mose, ist denn Jahwes Macht beschränkt? Nun sollst du erfahren, ob sich meine Verheißung dir erfüllt oder nicht. Da ging Mose heraus und berichtete dem Volke die Worte Jahwes, dann rief er 70 Mann von den Vornehmsten des Volks zusammen und ließ sie rings um das Zelt sich aufstellen. Da fuhr Jahwe in der Wolke hinab und redete mit ihm. Und er nahm etwas von dem Geiste, der auf ihm ruhte, hinweg und ließ ihn über die 70 Männer. Jene Vornehmsten, kommen! Als nun der Geist sich auf sie niederließ, gerieten sie in prophetische Begeisterung, später aber nicht mehr. Es waren aber 2 Männer im Lager zurückgeblieben, der eine hieß Eldad, der andere hieß Medad. Auch auf sie ließ sich der Geist nieder, denn sie gehörten zu den Aufgeschriebenen, hatten sich aber nicht hinaus zum Zelte begeben, so gerieten sie denn im Lager in prophetische Begeisterung. Da lief ein Diener hin und berichtete es Mose mit den Worten, Eldad und Medad sind im Lager in prophetische Begeisterung geraten. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, der von seiner Jünglingszeit an Moses Diener gewesen war, und sprach, O Herr, wäre es ihnen. Mose aber erwiderte ihm, willst du dich für mein Recht ereifern? O bestände doch das ganze Volk Jahwes aus Begeisterten, dass Jahwe seinen Geist über sie kommen ließe. Hierauf zog sich Mose mit jenen Vornehmsten der Israeliten ins Lager zurück. Da erhob sich ein von Jahwe gesandter Wind, der trieb Wachteln vom Meer herüber und ließ sie über das Lager hinfliegen, eine Tageeise weit nach dieser und eine Tageeise weit nach jener Richtung rings um das Lager her, in einer Höhe von etwa 2 Ellen über dem Boden. Da machte sich das Volk jenen ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag hindurch ans Werk und sammelte Wachteln ein, wer wenig sammelte, bekam 10 Choma, und sie breiteten sie weithin rings um das Lager aus. Noch aber aßen sie von dem Fleische, noch war es nicht aufgezehrt, da entbrannte der Zorn Jahwes über das Volk, und Jahwe brachte dem Volk eine sehr schwere Niederlage bei. Daher heißt jener Ort Kibrot Hatava, denn dort begrub man die Leute, die Gelüste gehabt hatten. Von Kibrot Hatava aber zog das Volk nach Hazeroth, und sie blieben zu Hazeroth.